Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Juni 1954. Guatemala. In dem kleinen mittelamerikanischen Land findet ein Umsturz statt. Klare Fronten, gut gegen böse. Auf der einen Seite eine kleine Rebellentruppe, guatemaltekische Patrioten, Freiheitskämpfer. Auf der anderen Seite die kommunistische Junta von Präsident Jacobo Arbenz Guzmán. Ein Marionettenregime, ferngesteuert von der Sowjetunion. Moskaus Brückenkopf im Zentrum Lateinamerikas, mitten im Kalten Krieg. Ein wahr gewordener Albtraum für alle freiheitsliebenden Regierungen in Amerika. Vor allem für die USA. International communism has been probing here and there for nesting places in the Americas. It finally chose Guatemala. Nur wenige Tage dauern die Kämpfe. Dann ziehen die Rebellen in die Hauptstadt ein. Der Kommunist Guzmán flieht nach Mexiko. Die rote Gefahr in Lateinamerika ist gebannt. In den USA kennt die Begeisterung über die heldenhaften Freiheitskämpfer keine Grenzen. Die New York Times schreibt: Erster erfolgreicher antikommunistischer Aufstand seit dem Krieg. Und das renommierte Nachrichtenmagazin Newsweek freut sich darüber, dass das Volk von Guatemala selbst die Kommunisten vertrieben hat. Ganz ohne Hilfe der USA. Einziges Problem: Nichts von alledem ist wahr. Die Kämpfer, die am 27. Juni 1954 in Guatemala City einmarschieren, sind überhaupt keine Rebellen, sondern eine vom US-Geheimdienst CIA finanzierte Söldnertruppe. Und Präsident Guzmán ist auch kein von Moskau ferngesteuerter Kommunist, sondern ein frei gewählter, unabhängiger Linkspolitiker. Man könnte sagen, ein Sozialdemokrat. Kurz, der angebliche Volksaufstand ist in Wirklichkeit ein von den USA gesteuerter Militärputsch. Und die jubelnde US-amerikanische Presse ist einer der perfidesten Propagandakampagnen des 20. Jahrhunderts auf den Leim gegangen. Geplant von einem skrupellosen PR-Genie, Edward Bernays. Zu diesem Zeitpunkt ist Bernays längst kein Unbekannter mehr. Er hat Kriegspropaganda betrieben, gigantische PR-Events inszeniert und den Zigarettenfirmen mit ausgeklügelten Werbekampagnen Millioneneinnahmen beschert. Vor allem aber hat er sich geschickt selbst vermarktet und sich so einen zwar zweifelhaften, aber dennoch eindrucksvollen Ruf erarbeitet. Der geniale Neffe von Sigmund Freud, der Presseleuten, Politikern und Konsumenten alles, aber auch wirklich alles verkaufen kann. In Guatemala zeigt sich Bernays auf dem Höhepunkt seiner Fähigkeiten. Sein Auftraggeber ist dabei nicht etwa die US-Regierung, sondern die United Fruit Company, die größte Bananenfirma der Welt. PR-Experte Professor Michael Kunczyk. United Fruit, für diese Firma hat Bernays seit 1940 gearbeitet, beherrschte die sogenannten Bananenrepubliken, also Honduras, Panama, El Salvador und Guatemala. Die hatten enorme Landbesitze in Guatemala. Und dann passierte etwas ganz Unerhörtes. In einer Wahl, einer demokratischen Wahl wohlgemerkt, wurde 1950 André Guzmán zum Präsidenten gewählt. Der wollte eine Agrarreform durchführen und Land enteignen, das auch der Firma United Fruit gehörte. Und da bestand die PR-Aufgabe von Bernays nach eigenen Worten darin, den Eindruck zu erwecken, die Kommunisten hätten einen Brückenkopf dort aufgebaut. Für die eher kriegsmüde amerikanische Öffentlichkeit ist diese Kampagne genau richtig. Ein Militärputsch, unterstützt von den USA, um einen gemäßigten Sozialisten zu stürzen und dabei auch einer reichen Bananenfirma zu helfen, das wäre dann doch auf zu viel Unverständnis gestoßen. Ein heroischer Freiheitskampf gegen ein kommunistisches Regime dagegen. Bernays nutzt die antikommunistische Stimmung in den USA geschickt aus. Und er sorgt dafür, dass Journalisten in den USA gezielt mit Fakten über Guatemala versorgt werden. Mit seinen Fakten. Michael Kunczyk. Als erstes hat er den Editeur, den Herausgeber der New York Times, das war damals Arthur Sulzberger, 1951 nach Guatemala City eingeladen und dort ein sogenanntes kommunistisches Riot, also eine kommunistische Unruhen inszeniert, und zwar gerade zu dem Zeitpunkt, da Sulzberger sich dort aufhielt. Kollegen sagen, das war ein perfekter PR-Coup. Dann hat er ein Büro eingerichtet, das sogenannte Middle American Information Bureau. Das hat über 25.000 amerikanische Meinungsführer beeinflusst mit Informationen. Für Edward Bernays ein Riesenerfolg. Sein Coup geht auf. Die Regierung von Guatemala ist gestürzt, die Firma United Fruit darf ihr Land behalten. Und die wahre Geschichte kommt erst viel später ans Tageslicht. Für die Menschen in Guatemala ein Desaster. Es folgen Diktatur, Korruption, ständige Machtwechsel, dann 30 Jahre Bürgerkrieg. Guatemala ist für Bernays sozusagen eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Seine ersten Erfahrungen in der Beeinflussung der Öffentlichkeit sammelt er ebenfalls bei der politischen Propaganda. Während des Ersten Weltkriegs gehört er zu dem Team des sogenannten Creel-Komitees, der Propagandaagentur der US-Regierung. Das Creel-Komitee erarbeitet eine Strategie, die bis heute die Rhetorik der amerikanischen Außenpolitik stark beeinflusst. Die USA verfolgen nicht etwa eigene Interessen. Nein, sie wollen die Fackel der Demokratie in die ganze Welt tragen. Bernays, damals gerade Mitte 20, ist selbst überrascht vom großen Erfolg dieser Kampagne. Kaum ist der Krieg vorbei, überlegt er, wie man die Techniken der Propaganda auch in Friedenszeiten einsetzen könnte, für große Unternehmen zum Beispiel. Zunächst braucht er allerdings ein neues Wort. Propaganda, das klingt nicht gut. Besser klingt Öffentlichkeitsarbeit, auf Englisch Public Relations, kurz PR. Der Begriff stammt nicht von ihm, aber er macht ihn populär. Und PR ist für ihn viel mehr als offensive Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist die gezielte Manipulation der Gesellschaft. Ein PR-Berater verkauft keine Bilder, sagt Bernays viele Jahre später in einem Interview. Ein PR-Berater verkauft Realität. Bernays ist dabei entscheidend beeinflusst von den Ideen seines Wiener Onkels Sigmund Freud. Der hat in seinen Schriften zur Psychoanalyse gerade das Menschenbild seiner Zeit über den Haufen geworfen. Nicht rationale Überlegungen bestimmen unser Handeln, sondern das Unbewusste. Irrationale Wünsche und Triebe, Aggressionen. Allerdings ziehen Bernays und Freud völlig unterschiedliche Schlüsse aus diesen Erkenntnissen. Freud treiben sie in den Kulturpessimismus. Der Erste Weltkrieg bestätigt für ihn, den Menschen kann man nicht trauen, schon gar nicht Menschenmassen. Bernays hingegen wittert eine Chance. Ihm wird klar, effiziente PR darf sich eben nicht mit rationalen Argumenten aufhalten. Sie muss an die unbewussten Wünsche der Menschen appellieren und sie manipulieren. Und zwar nicht nur mit dem Ziel, bestimmte Produkte zu verkaufen. Nein, Bernays ist überzeugt, nur durch gezielte Massenmanipulation lässt sich die immer komplexer werdende Gesellschaft überhaupt steuern. PR oder Propaganda ist für ihn also kein Widerspruch zur demokratischen Staatsform, sondern sogar die Grundvoraussetzung für ihr Funktionieren. Allerdings mit einer Art Schattenkabinett der PR-Berater im Hintergrund. Bernays war der Ansicht, es müsse zu einer Herrschaft, zu einer wohlwollenden Herrschaft wohlgemerkt, PR war für ihn im Grunde genommen Social Engineering, aber dahinter verbirgt sich folgende Grundeinstellung: Schaffung von Übereinstimmung. In den 20er Jahren berät Bernays eine Firma, die Haarnetze herstellt und ein Problem hat. Lange Haare sind gerade aus der Mode gekommen, was auch bedeutet, Frauen kaufen einfach keine Haarnetze mehr. Bernays entwickelt eine doppelte Strategie. Einerseits bringt er prominente Frauen dazu, öffentlich über die Schönheit langer Haare zu sprechen. Andererseits betreibt er politische Lobbyarbeit. Offene Haare am Arbeitsplatz, so die Argumentation, seien unhygienisch und gefährlich, vor allem in der Industrie. Mehrere US-Bundesstaaten ändern daraufhin die Arbeitsschutzgesetze. Haarnetze am Arbeitsplatz werden für Frauen zur Pflicht. Ab Ende der 20er Jahre steht Bernays bei American Tobacco unter Vertrag. Auch diese Firma hat ein Problem mit ihren weiblichen Kunden. Rauchen in der Öffentlichkeit, das ist für Frauen in den USA zu diesem Zeitpunkt tabu. Etwas für Prostituierte. Firmenchef George Washington Hill will dieses Tabu unbedingt brechen. Bernays erinnert sich später, der Tabakmogul habe zu ihm gesagt, das wäre wie die Erschließung einer Goldmine in unserem Vorgarten. Und Bernays öffnet diese Goldmine. Er überredet Hill, für viel Geld einen berühmten Psychoanalytiker zu Rate zu ziehen, A.A. Brill. Dessen Analyse leuchtet dem Freud-Neffen Bernays sofort ein. Der Psychoanalytiker sagt, die Zigarette ist ein Symbol der Männlichkeit. Wenn Frauen rauchen, stellen sie die Geschlechterverhältnisse in Frage. Für sie wird die Zigarette zu einem Symbol der Freiheit. Genauso bewirbt Bernays die Zigaretten dann. Als Freedom Torches, Fackeln der Freiheit, als neue Symbole der Frauenbewegung. Michael Kunczyk. Und da hat dann Bernays modisch gekleidete Damen auf die Fifth Avenue in New York geschickt und dort rauchen lassen. Und das war damals eine Sensation, die in die Presse ging und die durchaus Nachahmungstaten ausgelöst hat. In der folgenden öffentlichen Debatte geht es dann tatsächlich um Frauenrechte, Fortschritt, Freiheit. Unerwähnt bleiben Edward Bernays und seine Auftraggeber. Bernays war bekannt, dass Rauchen mit hoher Wahrscheinlichkeit Krebs verursacht. Er hat das in den Kampagnen ignoriert. Er hat Kampagnen durchgeführt, in denen beispielsweise Opernsänger von der Metropolitan Oper sagten, sie würden ihre wunderbare Stimme schützen, indem sie Lucky Strike rauchen würden. Oder aber Lucky Strike sei gut für ihren Hals. Das war die eine Ebene. Auf der anderen Ebene war, zu Hause seiner Frau hat er das Rauchen streng verboten und die rauchte. Der hat er die Zigaretten im wahrsten Sinne des Wortes stibitzt, hat die zerbrochen und im Klo weggespült. Und Bernays hat das geschafft, was die Zigarettenindustrie bis ins Jahr 2000 hinein gemacht hat. Er hat es geschafft, den Eindruck zu erwecken, es bestünde ein wissenschaftlicher Disput darüber, ob Rauchen gesund oder ungesund wäre. Nebenbei arbeitet Edward Bernays ständig weiter an der Vermarktung seines wichtigsten Produkts, Edward Bernays. Er inszeniert sich als Dr. Bernays, als Psychiater für depressive Unternehmen oder als Gesellschaftsingenieur, der für die gesellschaftlichen Probleme seiner Zeit die Lösung kennt. Er schaltet Anzeigen, um den von ihm erfundenen Beruf des PR-Beraters salonfähig zu machen. Und er veröffentlicht Bücher, in denen er seine Ansichten erstmals darlegt. Sein größter Erfolg ist das Buch Propaganda von 1928. Bis heute ein Klassiker der PR-Theorie. Bei seinen Konkurrenten machen ihn die Bücher noch unbeliebter. Bernays gilt ohnehin schon als selbstherrlich, aggressiv, anstrengend. Und über PR Bücher schreiben. Für viele seiner Konkurrenten ist das, als würde ein bekannter Zauberer öffentlich die geheimsten Tricks seiner Zunft verraten. Doch die Eigen-PR funktioniert. Ende der 20er Jahre ist Bernays der bekannteste PR-Berater Amerikas. Für Abendeinladungen mietet er eine luxuriöse Hoteletage an und beeindruckt seine Besucher mit einem spektakulären Blick über den New Yorker Central Park. Und alle kommen. Der Bürgermeister, Wirtschaftsgrößen, Verleger. Die Treffen bei Bernays sind gesellschaftliche Events. Mindestens einmal übertreibt es Bernays allerdings mit der Selbstinszenierung. Bei einer pompösen PR-Party zum 50. Geburtstag der Glühbirne. Auftraggeber, Industriegigant General Electric. Die Veranstaltung läuft unter dem schönen Titel Light's Golden Jubilee, also das goldene Jubiläum des Lichts. Eine klassische Bernays-Party. Eine Feier des Fortschritts. Grandios inszeniert mit äußerst prominenten Gästen. Marie Curie, Präsident Hoover, große Teile des politischen Establishments. Der mittlerweile 82-jährige Glühbirnenerfinder Thomas Edison wird von Bernays als Vater des Lichts in Szene gesetzt und darf die Erfindung der Glühbirne vor einem Radiomikrofon nachspielen. Die Veranstalter rufen ganz Amerika auf, im Dunkeln vor dem Radio zu sitzen und erst dann, alle gleichzeitig das Licht einzuschalten, wenn Edison in seinem Labor die zwei Stromkabel seiner Glühbirne verbindet. Industrie-PR als sinnliches Massenerlebnis. Was für eine Inszenierung. Bei der anschließenden Party allerdings greift Bernays kräftig daneben. Statt seinen prominenten Gästen den Teppich zu überlassen, versucht er, sich selbst in den Vordergrund zu spielen und macht sich dabei äußerst unbeliebt. In den Erinnerungen von Bernays wird es beschrieben als von ihm hervorragend inszenierter PR-Stunt. Tatsache aber ist, dass Henry Ford seine Leute aufgefordert hat, Bernays vom Fest zu entfernen, weil er sich ständig mit wichtigen Leuten fotografieren lassen wollte. Ein kleiner Rückschlag, den Bernays, eigentlich alle Rückschläge, einfach ignoriert. In seiner Autobiografie kein Wort davon. Stattdessen Erfolg, Erfolg, Erfolg. Kinder mögen keine Seife? Kein Problem. Bernays erfindet einen landesweiten Seifenschnitz-Schulwettbewerb und sein Klient Ivory Soap verkauft mehr denn je. Die Leute kaufen keine Bücher mehr? Auch kein Problem. Statt Bücher direkt zu bewerben, bringt Bernays die Möbelhersteller dazu, mehr Bücherregale in ihre Einrichtungskonzepte einzubauen. Und sind erstmal die Regale da, brauchen die Menschen auch Bücher. Allerdings, wie erfolgreich seine Strategien im Einzelnen sind, lässt sich heute nicht mit Sicherheit sagen. Die Marktforschung steckt in den 20ern noch in den Kinderschuhen. Und Bernays Lebenserinnerungen sind, vorsichtig gesagt, eher ein Beispiel für schamlose Eigen-PR. Noch schwieriger ist die Beurteilung seiner politischen PR. Über Jahrzehnte hinweg berät Bernays zahlreiche Regierungen, die US-amerikanische, die tschechoslowakische, später auch die indische. Wie groß sein Einfluss tatsächlich ist, schwer zu sagen. Eines aber ist klar. Bernays changiert mühelos zwischen Staatspropaganda und Firmen-PR hin und her. Für ihn ist das schlicht dasselbe. PR, sagt er, macht man für Dinge, die man mag. Propaganda für Dinge, die man nicht mag. Nur ein einziges Mal erschrickt der PR-Zauberer vor den Auswirkungen seiner Arbeit, als er hört, dass Josef Goebbels seine Schriften auf dem Nachttisch liegen hat. Dass Goebbels seine antisemitische Hasspropaganda auf seinen Ideen aufgebaut haben könnte, dieser Gedanke ist für Bernays, den Enkel eines bedeutenden Hamburger Rabbiners, unerträglich. Ich glaube, man kann Bernays viel vorwerfen, aber nicht, dass er für die Faschisten und Nationalsozialisten gearbeitet hat. Das haben andere amerikanische PR-Agenturen und PR-Größen gemacht. Es liegen aber gewisse Ähnlichkeiten vor zwischen den Überlegungen von Goebbels und Bernays. Also beispielsweise, wenn Goebbels sagt, Propaganda muss möglichst einfach sein. Bei Bernays finden sie Aussagen, die Sätze sollen kurz und prägnant sein, maximal 16 Worte. Damit jeder die versteht. Aber daraus zu schließen, dass da eine Affinität der Weltanschauung besteht, ist meines Erachtens falsch. Es ist vielmehr ein Indikator dafür, dass beide auf massenpsychologischen Gesichtspunkten und Ideen aufbauten. Und danach war die Masse, ich sag's mal ganz simpel, des Denkens nicht sonderlich fähig. In den 1960er Jahren zieht sich Bernays mit Anfang 70 weitgehend aus dem Tagesgeschäft zurück. Er nimmt nur noch Jobs an, die ihn persönlich interessieren. Zum Beispiel arbeitet er an Anti-Raucher-Kampagnen. Denn trotz seines berühmten Werbefeldzugs für die Zigarettenindustrie, Bernays hasst das Rauchen. Als ihn ein Reporter der New York Times auf diesen offensichtlichen Widerspruch anspricht, zuckt Bernays nur mit den Schultern. Das ist eben PR. Aber ganz so reibungslos wie in den 20er Jahren funktioniert die Beeinflussung der Massen in den 60ern nicht mehr. Die Neue Linke wirft der PR-Industrie vor, nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern durch das ständige Anfachen von Bedürfnissen den mündigen und denkenden Bürger zum triebgesteuerten, unpolitischen und einfach kontrollierbaren Konsumenten zu machen. Also eigentlich genau das, was Bernays in seinen Büchern ganz offen gefordert hat. Die großflächige Kontrolle der Massen durch Konsum und mediale Manipulation. Die gezielte Schaffung von Konformität oder wie Bernays es nennt, Übereinstimmung. Es ist jetzt leicht, Bernays in ein Negativschema zu stecken. Es ist nicht so einfach. Bernays glaubte sicherlich an die Demokratie. Er glaubte, die Menschen zur Demokratie erziehen zu können. Da die Menschen aber in einer Masse lebten und in der Masse der Einzelne die soziale Verantwortung sozusagen verliert, sei es wichtig, dass PR zunächst die Gesellschaft zum Funktionieren bringe. Noch in den 80ern gibt Bernays Interviews, tritt in Talkshows auf. Er bewirbt weiter sein Lieblingsprodukt, sich selbst. Und das durchaus erfolgreich. Als er 1995 mit 103 Jahren stirbt, nennt ihn die New York Times Edward Bernays, Vater der Public Relations und führender Meinungsmacher. Allerdings, Vater der Public Relations steht in dem Nachruf in Anführungszeichen. Ein kleiner Hinweis darauf, dass der Begriff nicht etwa vom Autor des Nachrufs stammt, sondern, man ahnt es schon, von Bernays selbst.